Deutschlandfunk. Hörspiel. Wir bringen heute das Stück Withering Sounds von Merzuga, eine Produktion des finnischen Rundfunks. Das Kölner Klangkunstduo Merzuga untersucht in dieser Klangkomposition die Geschichte dreier Klaviere. Gespielt und aufgenommen haben sie die alten Instrumente in ihren angestammten Klangräumen. Jedem Klavier ist ein Satz der Klangkomposition zugeordnet. Field Recordings der unmittelbaren Umgebung der Instrumente zeugen von der Atmosphäre dieser Orte. Eines der Klaviere steht in jenem Haus an der dänischen Ostsee, in dem Bertolt Brecht 1933 Zuflucht vor den Nazis fand. Das zweite Instrument steht in einem 300 Jahre alten unbewohnten Bauernhaus, vergessen inmitten einer übermächtigen Natur. Das dritte Klavier gehörte ursprünglich dem Musikkritiker Eduard Hanslick und steht heute in der Wohnung einer Malerin und eines Musikers in Düsseldorf. Hören Sie nun Withering Sounds, eine Klangkomposition von Merzuga. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sie hörten Withering Sounds, Klangkomposition von Merzouga. Produktion Yleisradio, Finnland 2018. Deutschlandfunk. Bei den Kompositionen fürs Trio setze ich gerne eine Reihe von analogen Effekten ein. Hörtipp. Die kommen eigentlich aus der Synthesizer-Technik. Das sind im Prinzip die modulierenden und klangverändernden Effekteinheiten aus den Moog-Synthesizern, die man als einzelne Module mittlerweile neu hergestellt wieder kaufen kann. Komplett analog und eben komplett die alte Technik. Ein Ding, was man oft hört bei mir, ist ein Low-Pass-Filter. Der lässt sozusagen nur die Frequenzen durch, die unter der eingestellten Frequenz liegen. Das heißt, wenn der zu ist, kommt gar nichts. Das ist jetzt die Gitarre ohne Verstärker. Und wenn ich dann mein Expression-Pedal mit dem Fuß aufschiebe, dann geht die Frequenz immer höher und es ist immer mehr zu hören. Sound. Ja, das ist sozusagen der Effekt. Mit seinem Trio setzt Hanno Busch auf Klang und Komposition. Das Zusammenspiel der drei Musiker steht im Vordergrund. Nicht enden wollende Soli muss man bei ihren Konzerten nicht befürchten. Für Drummer Jonas Burgwinkel hat das Trio seinen ganz eigenen Reiz. Weil es so das kleinste vollfunktionsfähige Fahrzeug ist. Wenn du ein Fahrzeug mit zwei Rädern hast, wenn du nicht fährst, kippst du um. Weil Dreirad funktioniert eigentlich schon ziemlich gut. Und mehr Räder geht immer. So. Weil man da noch sehr flexibel ist und das ein wendiges Gefährt ist, musikalisch. Trotzdem ist alles abgedeckt. Das Hanno-Busch-Trio. Der Gedanke grundsätzlich vom Jazz ist ja eigentlich sowieso der diverse Einflüsse, die man so in seiner musikalischen Biografie aufgenommen hat, die halt zu verknüpfen und zu verbinden und auch neu zusammenzusetzen. Und dann ist es ja irgendwie immer Fusion. Jazz Live. Gleich um 21.05 Uhr.